HR2 Kultur. Hörspiel. Am Mikrofon begrüßt Sie Bastian Pastewka. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Wir haben mal wieder ein feines Krimi-Hörspiel für Sie. Es ist 60 Jahre alt, ein extra klasse Oldie des Hessischen Rundfunks. Aus einer Zeit, als spannende Radiogeschichten für das Publikum noch ein Ereignis darstellten und man es sich daheim am Empfangsgerät gemütlich machte. Irgendwo in Ihrer Wohnung, meine Damen oder meine Herren, steht der Radioapparat, der Lautsprecher. Sie haben soeben eine Taste herabgedrückt, einen Knopf gedreht, vielleicht zufällig, vielleicht sogar mit der festen Absicht, sich diese Sendung anzuhören. Und Sie hören eine Stimme. Richtig. Und diese Stimme gehört dem Rundfunkschauspieler Charles Wirz. Vielleicht sind Sie enttäuscht, hatten auf ein Konzert, die Schlagerbörse, ein Hörspiel gehofft. Vielleicht werden Sie diese Stimme gleich mitten im Satz unterbrechen, abschalten oder Ihren Empfänger auf einen anderen Sender einstellen. Nein, auf keinen Fall, denn natürlich haben wir nicht die Schlagerbörse, sondern ein wundervolles Kriminalhörspiel mit eben diesem Charles Wirz für Sie. Drehen Sie nur an Ihrem Radio. Wir senden und Sie empfangen. Und es lohnt sich. Charles Wirz spielte 1963 in einem spannenden und starbesetzten Hörspiel aus dem Hessischen Rundfunk. Es hieß, die Rechnung ging nicht auf. Das wäre doch ganz unmöglich gewesen. Wir wollten doch alle zusammen essen gehen und es war schon 9. Und in diesem Stück geht es mal wieder um ein perfektes Verbrechen. Mr. Reisner, ich hatte doch bis 7:30 zu arbeiten, das wissen Sie doch. Die Rechnung ging nicht auf, von Edna Sherry. Dieses Hörspiel bringen wir gleich in voller Länge. Charles Wirz war ein Radio-Superstar. Ganze 850 Einträge spuckt die Hörspieldatenbank aus. Und da sind Features und andere Funksendungen nicht mit drin. Unsere Geschichte beginnt im Rex Hotel in Piccadilly, mitten im Herzen von London. Wilton Lane schlendert auf den Empfang zu und sieht sich neugierig in der geräumigen Halle um. Das hier ist Charles Wirz mal als Erzähler 1959. Sein geübtes Auge entdeckt schnell die beiden Kriminalbeamten in der Nähe des Fahrstuhls, obwohl es so aussieht, als seien sie in ein intensives Gespräch vertieft. Ein Radiokrimi aus dem Süddeutschen Rundfunk. In diesem Sender war Charles Wirz seit Mitte der 50er Jahre am häufigsten zu Gast. Nicht nur als Erzähler, auch in kleinen Rollen war er in den frühen Studio 13 Krimis des SDR dabei. Mit Titeln wie Der unheimliche Passagier, Die silberne Spinne oder Die Stimme aus dem Grab. Sagen Sie, Inspektor, seit wann ahnten Sie eigentlich, dass sich hinter Mr. Hackett Bill Prescott verbarg? Tja, eigentlich hätten wir viel früher drauf kommen müssen. 1967, Charles Wirz in einem herrlich unlogischen Identitätentauschkrimi aus dem Bayerischen Rundfunk. Die Maske des Mörders, zusammen mit René Deltgen. Inspektor, also von Ihnen möchte ich nicht unter die Lupe genommen werden. Dazu werde ich wohl kaum Gelegenheit haben. Oh, wer weiß. David Summer will die Geschichte nämlich verfilmen. So? Ja, er trägt sich sogar mit dem Gedanken, Sie für die Rolle des Inspektors zu verpflichten. Ach, aber vielen Dank. Also mir genügt mein Vertrag mit Scotland Yard. Ja, da ist gute Laune. Es brauchte noch mal 10 Jahre, dann bekam Charles Wirz auch eine Rolle als Hörspielermittler. Ich heiße Martin Beck und bin Polizist. Genauer gesagt Kriminalkommissar und Chef einer Abteilung, die sich Riksmordkommission nennt. Wann sind Sie geboren? Am 25. September 1922. Diese Hörspielkrimiserie entstand ab 1978. Kommissar Beck. Martin Beck ist wahrscheinlich die bekannteste Ermittlerfigur aus Schweden. Maj Sjöwall und Per Wallö schrieben ab Mitte der 60er Jahre 10 Kriminalromane mit diesem kauzigen Kommissar. Die Beck-Geschichten wurden ein weltweiter Erfolg und der Baden-Badener Südwestfunk machte zusammen mit dem Westdeutschen Rundfunk eine mehrteilige Reihe aus den Vorlagen. In den Hauptrollen Charles Wirz als Martin Beck von der Stockholmer Riksmordkommission. Wir wissen schon, was wir zu tun haben. Charles Wirz spielte den Kommissar in 7 Adaptionen und damit 13 Hörspielfolgen. Entschuldigen Sie bitte, ich habe wohl nicht richtig gehört. Sie brauchen sich gar nicht so aufs hohe Ross zu setzen und mit Ihrem Schamgefühl hausieren zu gehen. Sie sind ein Lügner. Über Jahrzehnte blieb Wirz dem Hörspiel des SWF verbunden. Man hörte ihn in den Krimireihen nach Raymond Chandler, Patricia Highsmith oder Andrea Camilleri. Auch als sich die Südwestsender zum SWR formierten, blieb Charles Wirz dabei. Also, Mr. Holmes, ich stehe zu meinem Wort. Als ich das Angebot machte, bedachte ich kaum, welchen Lauf die Dinge nehmen könnten. Und ich vertraue darauf, dass Sie, Mr. Holmes, und Ihr Freund Männer von Diskretion sind. Charles Wirz hier in einem Sherlock-Holmes-Hörspiel von 2004. Eine moralische Schuld, Mr. Holmes. Da haben Sie ohne Zweifel recht, aber nicht schuldig im Sinne des Gesetzes. Ein Mann kann nicht wegen eines Mordes verurteilt werden, bei dem er nicht anwesend war und den er so ekelhaft und verabscheuungswürdig findet wie Sie. Charles Wirtz. Bevor wir nun wieder ins Jahr 1963 zurückspringen, zu die Rechnung ging nicht auf, muss ich Ihnen schnell noch den Ermittler unseres Hörspiels vorstellen. Hier ist Reisner. Nein, nein, nur eine kurze Frage über die Tatzeit. Kann man die Todesstunde haargenau angeben? Das ist Leutnant Reisner und dessen Stimme kennen Sie auch, oder? Sie wollten wohl mal wieder meinen fachmännischen Rat, was? Im Moment könnte ich eher Ihren brauchen. Richtig, das hier ist niemand anderer als... Wieso wollen Sie denn das so genau wissen? Als Siegfried Lowitz. Wird der Kommissar Siegfried Lowitz den Verbrecher zur Strecke bringen? Wird Eva Antes auch ein Opfer werden? Und was hat der Verbrecher mit Eva Pflug vor? Das hier ist ein früher Werbetrailer von 1959. Siegfried Lowitz spielte den Kommissar in dem Kinoreißer Der Frosch mit der Maske. Vielleicht sitzt hier in Scotland Yard ein Frosch. Weiß man, was heutzutage alles möglich ist, Sir? Vielleicht führen wir beide ein Doppelleben, sind selber Frosch. Siegfried Lowitz im ersten Edgar-Wallace-Kinofilm nach dem Krieg. Wie bei seinen Romanen ist es auch bei diesem Edgar-Wallace-Film unmöglich, nicht gefesselt zu sein. Wir wüssten es auch gern, wer der Frosch mit der Maske ist. Beteiligen Sie sich an der aufregenden Jagd und Sie werden auf Ihre Kosten kommen. Siegfried Lowitz hatte in den 50ern schon in Kinokrimis wie Gestatten, mein Name ist Cox oder Es geschah am helllichten Tag mitgespielt. Doch erst die Edgar-Wallace-Welle machte ihn so richtig groß. Wissen Sie das genau? Aber ja, in 4 von 32 Wallace-Filmen aus der Rialto-Konstantin-Reihe war er zu sehen, immer in Schwarz-Weiß. 1961 etwa hier. Diesmal ist es Der Fälscher von London. Siegfried Lowitz übernahm in diesem 8. Edgar-Wallace-Film den Oberinspektor Burke. Eddie Arendt war dabei, Robert Graf, Viktor Dekova, Helmut Lange, Mady Rahl und Ulrich Beiger. Die Schurken in diesen Filmen hatten ja immer so herrliche Namen. Der Hexer, der Rächer, der Zinker. Diesmal ging es zwar um einen Fälscher, doch der eigentliche Unbekannte, den Lowitz finden musste, nannte sich der Gerissene. Wenn der Gerissene erkennt, dass er keinen Erfolg mehr hat, dann wird er erst wirklich gefährlich. Bestimmt wird er bald zu einem Neuen. Und vielleicht großen Schlag ausholen. Ja, das glaube ich auch. Siegfried Lowitz nahm alle Krimi-Filme der 60er mit. Im Kino war er bei Pater Braun mit Heinz Rühmann und in Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse dabei. Parallel dazu in den Krimiserien des aufkommenden bundesdeutschen Fernsehens. Es ist soweit, ein früher Francis Durbridge Straßenfeger, Die Gentlemen bitten zur Kasse oder Barbeck. Guten Morgen. Mein Name ist Barnaby, ich untersuche hier den Brand. Guten Morgen, Mr. Barnaby. Das hier ist Siegfried Lowitz als Inspektor Barnaby? Nein, ich bin nicht Inspektor, ich heiße Barnaby. Ah, Mr. Barnaby. Nein, Inspektor Barnaby ist jemand ganz anderes. Das hier ist der Versicherungsdetektiv Quentin Barnaby, eine kurzlebige Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks von 1967. Siegfried Lowitz war seit 1946 in vielen Radiohörspielen dabei, zunächst bei Radio Frankfurt, dem Vorläufer des Hessischen Rundfunks, ab 1951 fast ausnahmslos für den Bayerischen Rundfunk. Das würde bedeuten, dass er den Eindringling erkannt hat. Ab 1977 schließlich spielte Lowitz seine bekannteste Ermittlerrolle, diesmal wieder fürs Fernsehen. Würden Sie mir bitte Ihren Namen und Ihren Dienstrang noch einmal sagen? Ja, Köster, Hauptkommissar, erstes Kriminalkommissar, ja. Vielen Dank. Ja, das ist Siegfried Lowitz als Kommissar Köster, besser bekannt als der Alte. Irgendjemand hat einen Menschen überfahren, und zwar mit dem Wagen eines Arztes, und ihn auf der Straße liegen lassen. Finden Sie es dann unzumutbar, wenn wir dem Arzt ein paar Fragen stellen? Siegfried Lowitz hatte schon mehrfach Gastrollen in den Vorgänger-ZDF-Krimis, die der Münchner Produzent Helmut Ringelmann etabliert hatte, übernommen. Im schon erwähnten Barbeck, in Der Kommissar oder Derrick. 1977 wurde Lowitz schließlich selber ein Serienermittler. Genau 100 Folgen spielte er den Alten. In der letzten starb er den Serientod. Na, ich würde sagen, hier stimmt was nicht. So, wir kehren zurück in die 60er. Siegfried Lowitz hat gerade Wallace- und Mabuse-Filme gedreht. Charles Wirtz bereits rund 30 Radiokrimis hinter sich. Da treffen sich beide in den Funkateliers des HR. Radio Frankfurt. Und es entsteht, die Rechnung ging nicht auf. Die Geschichte spielt an der Küste New Englands. Landhäuser, privilegierte Gesellschaftskreise, Whisky und Intrigen. Das sind die Zutaten dieses Krimis. Und die genretypische Frage, wie ist ein perfektes Alibi zu knacken? Eine ganz besonders vergnügliche Hörspielstunde wünschen wir Ihnen mit diesem Geschenk aus der Hörspielredaktion des Hessischen Rundfunks. Von 1963 zum ersten Mal gesendet 1964, also vor 60 Jahren. Gute Unterhaltung.

Jahr, ein herrlicher Klassiker aus den Rundfunkkellern. Wir sind am Ende dieser Hörspielstunde. Wir brachten Die Rechnung ging nicht auf in Erinnerung an Siegfried Lowitz, einen der am meisten besetzten Radio-, Film- und Fernsehkommissare. Er ist im Juni 1999, also vor 25 Jahren, verstorben. Ja, und ich werde mir jetzt sofort noch einen Siegfried Lowitz-Film anschauen. Ich hatte ja eingangs schon von seinen Gastauftritten in der alten Edgar-Wallace-Kinoserie gesprochen. In Der unheimliche Mönch ist er dabei, im Hexer. Beide gehören zu den mit Abstand besten Folgen der Reihe. Aber ich glaube, ich greife doch nochmal zum Fälscher von London. Der soll ja so schön entspannend sein, wie man hört. Ein gerissener Fälscher hält eine Stadt in Atem. Er versteht es meisterhaft, alle Spuren von sich auf andere abzulenken. Wer ist der Fälscher, der vor keinem Verbrechen zurückschreckt? Nur Werkzeug? Mörder oder Wahnsinniger? Die Wallace-Welle wogt weiter. Lassen Sie sich von ihr mitreißen. Entspannen Sie sich durch Hochspannung. Der Fälscher von London ist ein gutes Rezept dafür. Also ich bin überzeugt. Sollten Sie unser Hörspiel Die Rechnung ging nicht auf noch einmal nachhören wollen oder plötzlich Lust auf vergleichbare Krimis aus alter Zeit bekommen haben, dann habe ich einen Tipp für Sie. Es gibt den Krimi-Podcast Kein Mucks. Der steht in der ARD-Audiothek und überall sonst. Und dort finden Sie vergleichbare Archivschätze und Dampfradio-Unterhaltungskrimis. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge dazu und dort können wir uns auch wiederhören, wenn Sie wollen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Haben Sie noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Tschüss.